Sie hören den Artikel Cola, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Cola. Cola mit C, auch Cola mit K, ist ein koffein- und kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. In Österreich, der Schweiz und teilweise auch in Süddeutschland trinkt man ein Cola, in Klammern von das Cola, Neutrum, Klammer zu. Im übrigen deutschen Sprachraum eine Cola, Klammern von die Cola, Femininum, Klammer zu. Abschnitt Geschichte. Als Erfinder von Cola gilt der Pharmazeut Charles Alderton, 1857 bis 1941. Alderton braute und vertrieb in Waco, Texas, seit 1885 ein Getränk, das er Dr. Pepper nannte. Ein Jahr später entwickelte der Pharmazeut John Stith Pemberton 1886 ein Rezept für einen Sirup und verkaufte diesen gemischt mit Sodawasser unter dem Namen Coca-Cola. Neben Coca-Cola entstanden zahlreiche weitere Marken. Die bekannteste unter ihnen ist die ebenfalls aus den USA stammende Pepsi-Cola. Daneben entwickelten sich aber auch in Europa zumindest zeitweise populäre Marken, wie zum Beispiel die seit 1931 in Deutschland hergestellte Afri-Cola oder die in der DDR entstandene Club-Cola oder Vita-Cola. Der Konsum des Getränks, insbesondere der Marken Coca-Cola und Pepsi, war und ist in bestimmten Regionen deshalb auch immer wieder der Ausdruck einer westlichen Weltanschauung, in Klammern, vergleiche etwa den benannten bekannten Cocktail Cuba Libre. In einigen Ländern, in denen traditionell Skepsis gegenüber den USA verbreitet ist, dominieren lokale Marken. Inca Cola aus Peru wird mittlerweile in weiten Teilen Südamerikas vom Coca-Cola-Konzern vermarktet. Tu-Cola ist eine kubanische Marke, die auch in Italien verkauft wird. In Indien waren Pepsi und Coca-Cola von 1970 bis 1993 verboten, da sich die beiden Marken dagegen wehrten, die Inhaltsstoffe ihrer Produkte anzugeben. Im Jahr 2002 kam Mecca-Cola als nicht-westliche Alternative auf den Markt. Die aus Frankreich stammende Cola zielt auf muslimische Konsumenten ab. Der Hersteller gibt an, einen Teil des Erlöses an die Palästinenser sowie an lokale Wohltätigkeitsorganisationen abzuführen. Abschnitt Rezeptur und Inhaltsstoffe. Ursprünglich enthielt Cola die an Koffein reiche Kolanuss und den Extrakt aus Blättern vom Erythroxylum-Arten. Zur Herstellung von Coca-Cola wurde allerdings bereits seit 1902 nicht mehr die kokainhaltige Art des Erythroxylum-Cola verwendet, sondern Erythroxylum-Arten, deren Gehalt an Koffein, ähnlich der Guarana, in Klammern Paulinia cupana, Klammer zu, besonders hoch ist und deshalb bevorzugt zur Herstellung von Erfrischungsgetränken eingesetzt werden. Anfangs wurde dem Getränk Kokain hingegen oft sogar bewusst beigemischt. Etwa um das Jahr 1885 wurde von dem amerikanischen Apotheker Pemberton Kokain zusammen mit Koffein, einem als Allheilmittel angebotenem Getränk namens Coca-Cola, zugesetzt. 1891 lagen bereits mindestens 200 Berichte über Kokainintoxikationen vor und 13 Todesfälle wurden bekannt. Bis 1903 enthielt 1 Liter Coca-Cola etwa 250 Milligramm Kokain. 1914 wurde in den USA der Zusatz von Kokain in Getränken und rezeptfreien Arzneimitteln verboten und für Kokain auch in den europäischen Staaten strenge Suchtgiftbestimmungen erlassen. Nachdem die suchterzeugende Wirkung von Kokain sich allmählich herumgesprochen hatte, ging der Hersteller aber ab 1902 dazu über, nur noch nicht-alkaloide Extrakte aus den Coca-Blättern als Aroma zuzugeben. Ihren typischen Geschmack erhält die heutige Cola neben der Kolanuss durch die Zutaten Vanille, Zimtöl, Nelkenöl und Zitrone, wobei der Zitronenanteil in Deutschland anders als in den USA ist. Gelegentlich werden auch Ysopkraut, Mazisblüten, Kalmus-Tinktur, Korianderöl oder destilliertes Limettenöl als Bestandteile eines Coca-Cola-Rezeptes genannt. Darüber hinaus enthält sie in der Regel Coffein und Phosphorsäure, vor allem aber Kohlensäure und Zucker, welche im Hauptbestandteil Wasser gelöst sind. Ein wichtiger Inhaltsstoff der Cola war früher Zitronensäure, heutzutage ist Phosphorsäure in Klammern E338, die aufgrund des Verdünnungsgrades in Form von Orthophosphorosäure vorliegt, charakteristisch. Die Phosphorsäure ist für den typischen Cola-Geschmack mitverantwortlich und wirkt emulsionsstabilisierend. Der Koffeingehalt der Cola-Getränke kann durch Zusatz von koffeinreichen Pflanzenextrakten oder chemisch hergestellten Koffein erzielt werden. Der Koffeinanteil in Cola-Getränken ist typischerweise geringer als der vom aufgebrühten Kaffee oder schwarzen Tee. Allerdings gibt es Ausnahmen wie Jolt Cola, der in Deutschland maximal zulässige Koffeinanteil von 25 mg pro 100 ml wird beispielsweise von Fritz Cola und Afri-Cola erreicht. Koffeinhaltige Limonaden dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nach Bundesanzeiger maximal 32 mg pro 100 ml Koffein enthalten. Die charakteristisch dunkle Farbe erhält Cola durch den Zusatzstoff E150D in Klammern Zuckercouleur, Klammer zu. Die unterschiedlichen Wasser- und Zuckersorten sind dafür verantwortlich, dass Cola in allen Regionen der Erde unterschiedlich schmeckt. In Asien wird Rohrzucker, in Europa meist Rübenzucker und in den USA Maissirup verwendet. Fast alle Hersteller haben seit Mitte der 1980er Jahre auch Light-Produkte im Angebot, die anstelle von Zucker Aspartam oder Acesulfam enthalten. Weniger verbreitet sind koffeinfreie Varianten, in Klammern Kinder-Cola, nicht eingefärbtes Crystal-Cola sowie spezielle Geschmacksrichtungen Kirsche, Vanille, Zitrone. Abschnitt gesundheitliche Aspekte. Vor allem aufgrund der Inhaltsstoffe Phosphorsäure und Zucker gilt übermäßiger Konsum von Cola als ungesund. Ob man durch exzessiven Cola-Konsum an Diabetes mellitus und Fettsucht erkranken kann, ist strittig. Regelmäßiger Cola-Konsum kann aufgrund der enthaltenen Phosphorsäure und des Zuckers besonders bei Kindern die Zähne schädigen und so zu Karies führen. Das Putzen der Zähne direkt nach dem Verzehr der Cola kann besonders schädlich sein, da so der kürzlich angegriffene Zahnschmelz von der Zahnbürste noch weiter weggeschabt werden kann. Normaler Orangen- oder Apfelsaft ist mit 100% Fruchtanteil, Zusätze hat einen ähnlich hohen Zuckergehalt wie Cola. Das Fett in normalfetter Milch erzielt sogar einen deutlich höheren Brennwert. Dies ist aber eher ein Argument, Kindern weder Fruchtsäfte noch Cola in großen Mengen zu verabreichen, anstatt Cola unbesorgt zu konsumieren. Amerikanische Forscher stellten in einer Studie fest, dass Cola-Konsum bei älteren Frauen, in Klammern allerdings nicht bei Männern, Klammer zu, mit niedriger Knochendichte in der Hüfte korreliert. Es wird spekuliert, ob Cola die Ursache dafür sein könnte. Eine schädliche Wirkung auf das Wachstum der Knochen kann auch besonders bei weiblichen Jugendlichen auftreten. Phosphat spielt im Organismus eine wichtige Rolle, vor allem ist es ein Grundbaustoff der Informationsträger DNS und RNS sowie dem biologischen Energieüberträger Adenosindiphosphat, wie Adenosintriphosphat. Ein Phosphatüberschuss könnte daher möglicherweise die Körperchemie beeinflussen und würde dann sämtliche Organe, Zelltypen betreffen. In einem 2009 von Wissenschaftlern der Universität Ioannia veröffentlichten Fachartikel werden mehrere Fallbeispiele aufgeführt, bei denen exzessiver Cola-Konsum zu gravierendem Kaliummangel mit der Folge von Müdigkeit und Muskellähmung bis hin zu Herzrhythmusstörungen geführt hatte. Es wird angenommen, dass der Kaliummangel durch ein Zusammenspiel der Inhaltsstoffe Glucose, Fructose und Koffein verursacht wird. Eine Einschränkung des Cola-Konsums bei gleichzeitiger Einnahme von Kaliumpräparaten führe aber in der Regel zu einer schnellen und vollständigen Erholung. Aus Neuseeland wurde 2012 von einem Todesfall berichtet, der wahrscheinlich auf durch übermäßigen Cola-Konsum 7 bis 10 Liter täglich ausgelösten Kaliummangel zurückzuführen sei. Als Hausmittel gegen Durchfall sind Cola und Salzstangen nur bedingt geeignet. Lieber sollte man abgekochtes Wasser mit einem halben Teelöffel Salz und 5 Teelöffeln Traubenzucker verwenden. Unter Punkt Mythen: Die weit verbreitete Meinung, Cola schädige den Magen, trifft nicht zu. Die Phosphorsäure in Cola reicht nur dazu aus, Fasern von Fleisch abzulösen. Der Magen ist jedoch durch Schleimhäute geschützt und auch der dort befindliche Magensaft ist deutlich saurer als die Phosphorsäure. Abschnitt Mixgetränke. Bekannte Cola-Mischgetränke sind unter anderem Spezi in Klammern Cola Mix Klammer zu und Cola Bier. Eine von Hand gefertigte Mischung von Rotwein und Cola wird Cola Rot, aber auch Calimocho, Roter Cola Shoppen, Korea, Araber, Cholera in Klammern Verballhornung der Krankheit Cholera Klammer zu, Fetzi Klammer auf in Wien. Dort auch seltener Rebellenblut, angeblich auch Cola Rupp bzw. Cola Reut, bei höherem Weinanteil Bonanza, Klammer zu, Kalte Muschi bzw. Camu genannt. Beliebt sind auch Cola Rum, in Klammern in Bayern und Wien, Rüscher, Klammer zu, mit weißem Rum nach einer bekannten Marke Bacardi Cola, mit kubanischem Rum Cuba Libre und Cola Weinbrand, Klammer auf, in Wien Bauchel, wegen des bauchigen Weinbrand-Cognac-Schwenkers, seltener Frackerl, in einigen norddeutschen Regionen Charlie, im Rheinland Topsy, in der Region Bodensee-Oberschwaben Peng, in Bayern unter anderem Hütchen oder Schwarzer, Klammer zu, in der Region Balling, Reutling und Tübingen auch als Bacola bekannt. Eine Mischung aus Cola und Kölsch wird in und um Köln als Drecksack bezeichnet, Cola mit Altbier, Krefelder. In Süddeutschland und Österreich wird Cola auch gern mit Weißbier, in Klammern Weizenbier, gemischt und regional unter anderem Neger, Mohr oder Cola-Weizen genannt, Klammer auf, weitere Variante Gossenmaß, Klammer zu. Inzwischen häufig auch Diesel, wie in Hannover und Umgebung die Mischung von Cola mit Pilzbier. Eine andere Bezeichnung von Cola-Biermischung in verschiedenen Regionen Deutschlands lautet ein dreckiges. Im hessischen Raum wird Cola auch mit Apfelwein gemischt, also mit Ebblwoi, was folglich KE in Klammern Cola Ebbler oder schwarz gespritzter ergibt. Auch der Mix von Cola und Wodka, Whisky oder Korn ist gebräuchlich. Cola ist auch Bestandteil zahlreicher Cocktails und Longdrinks. Bekannteste Beispiel sind der Long Island Iced Tea und Cuba Libre. Ebenso beliebt ist Cola mit Fruchtgeschmack, besonders mit Kirschen, Zitronen oder Orangengeschmack. Der Artikel Cola wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen ahoog am 9. August 2013 gesprochen. Eine verbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/lizenzes/bypsa/3.0/deet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl .html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/cola. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.